Hallo und herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Aachen. Wie immer suchen wir eine Person mit 10 Hinweisen. Die Person bald nicht mehr unter uns, aber die Person ist interessant. Und so sind es auch die Hinweise. Wenn auch ihr Lust habt, uns solche Hinweise zu schicken, das-a.ch, schreibt uns. Geht es los mit A, der Kurzform von Ach. Ja, und heute weiterhin in klassischer Besetzung mit Dominik Jürgen und meiner Wenigkeit dem Philipp. Und ich habe Post bekommen, und zwar vom Lukas, der schreibt: Hallo Philipp, ewig habe ich es vor mir hergeschoben, doch jetzt habe ich mich endlich dazu aufgerafft, die Person auszuformulieren. Wahrscheinlich fällt sie in die Kategorie, kann man nicht erraten, bildet aber weiter. Viele Grüße, ich freue mich auf neue Folgen von euch, Lukas. Und das liebe ich ja immer, wenn ich von vornherein schon abschalten darf. Ich würde dem widersprechen, weil ich mir sehr gut vorstelle, dass mindestens eine Person von euch sagt, ja klar, kennt man. Okay, ich bin also, aber tatsächlich würde ich eine Regel aufstellen, dass wir das nicht mehr vorab sagen dürfen, dass man es nicht erraten kann, weil der Jürgen da echt aussteigt. Und das habe ich jetzt von vielen Leuten auch schon gehört, dass sie dann schon gar keinen Bock mehr haben, mich zu raten. Verstehe. Weil das meistens so ist. Aber ist es nicht noch frustrierender, wenn man es erst hinterher merkt? das gucken wir mal. Ja. Aber ich heuche die Sachen einfach raus und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr die Person erratet. Ich wurde am 18. Juli 1914 in Florenz geboren, wo ich auch im Jahr 2000 starb. Casanova. Stimmt, denn Casanova starb im Jahr 2000 in Florenz. Ja, halt irgendein Casanova. Ich habe mich ja da jetzt nicht genauer festgelegt. Ach so. Mario Adorf. Nein. Schuld war nur der Casanova. Hinweis 2. In meiner Heimat war ich schon zu Lebzeiten eine Legende. Das ist Casanova. Ich bleibe bei meiner Antwort. Ich habe keinen Plan. Hinweis 3. Die Rivalität zwischen mir und meinem schärfsten, 5 Jahre jüngeren Konkurrenten spaltete das komplette Land in 2 unversöhnliche Lager. Die Wirklichkeit sah etwas anders aus. Wir zwei respektierten uns sehr und trieben uns gegenseitig zu Höchstleistungen an. Der Bürgermeister von Villariva. Das ist so blöd. Also beim Anfang vor dem Satz war ich bei Mussolini, aber am Ende haut es nicht mehr ganz hin. Das ist aus dem Spanien, Villariva und Villabajo, okay? Ja, ist sehr egal. Alles, Hauptsache Madrid. Nee, Hauptsache Italien. Vergiss es. Es ist viel zu spät. Keine Ahnung. Okay, ab Hinweis 4, glaube ich, gibt es eine reelle Chance, dass ihr es kennt. Jetzt. Ich gewann 2-mal die Tour de France, 3-mal die Giro d'Italia und 4-mal Mailand Sanremo, nur um die bekanntesten meiner Sieger aufzuzählen. Lass mich raten, das ist ein Radrennprofi. Klammer auf, richtig, ich bin ein Radrennfahrer, Klammer zu. Profi, habe ich gesagt, Profi. Ja, das Radrennfahren kann jeder. Sehr gut. Lukas, großes Kino. Ja, okay, aber wirklich? Also, dass der Klammern, Lukas großes Kino? Ja, das stimmt wirklich da. Naja, der kennt mich halt. Sehr gut. Aber so viele Leute haben ja nicht 2-mal die Tour de France gewonnen. So. Also dann, hopp, zähl mal auf. Wenn er in Florenz gestorben ist. Was haben wir neulich, den Pagani haben wir neulich erst gehabt. Ich finde es langsam, wenn die Radprofis hier inflationär. Da ist auch nicht Pagani, sondern Patani, oder? Marco Patani. Patani, stimmt, ja. Pagani war der mit den Geigen und der hieß auch anders. Ja, stimmt. Den können wir auch mal machen. Ach nee, das war Pagani. Pagani. Nein, das ist der mit den Broten. Ja. Oder den Stickern. Ja. Stickerle. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Mein Kopf. Himmel. Ich hatte viele Spitznamen, unter anderem der radelnde Mönch, denn ich war strenggläubiger Katholik und Laienbruder der Karmeliten. Oder auch der Alte, da ich genau 10 Jahre nach meinem ersten Tour de France-Sieg mit 34 Jahren meinen zweiten Sieg feiern konnte. Boah, wie widerwärtig alt. Haben die das Karamell erfunden? Die ja, Karamelliten? Ich muss auch eher an Süßigkeiten denken bei den Karamelliten immer. Ja. Und du glaubst, den Namen kennen wir, ja? Das scheint mir eher jemand zu sein, der hier in den 70er Jahren gewonnen hat, oder? Warte mal, können wir mal nachrechnen. Wenn er 34 war und 1914 geboren ist, dann musst du 1914 plus 34 rechnen, beziehungsweise 1914 plus 24 für seinen ersten Sieg. Also sprich 1938 und 1948. Okay. Oder plus minus ein Jahr, weil, ja, Geburtstag. Ich habe die so. hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich die Rennrad-Profis der damaligen Zeit nicht parat habe. Ah, okay. Schauen wir mal. Hinweis 6. Das berühmteste Bild meiner Karriere steht bis heute ikonisch für Fairness und Sportgeist. Zu sehen sind mein Konkurrent und ich beim Austausch einer Wasserflasche am Col du Galibier. Oder Galibier? Cool. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich sag mal Col du Galibier. Klingt super. Wer wem die Flasche überreicht, ist bis heute ungeklärt. Geklärt wurde doch, dass die Szene für den Fotografen nachgestellt wurde. In Wahrheit hatte sie einen Tag vorher ohne Kameras stattgefunden. Hm. Und ich darf gerne das Bild auf Seite 2 zeigen. Wartet. Ich stelle euch dies natürlich schnell zur Verfügung, was nur wenige Sekunden dauert. Dem. Dim, dim, dim, dim, dim, dim. Ich muss jetzt hier von dem Ding wieder abfotografieren und dann hier online euch zukommen lassen. Und währenddessen erzählt ihr was Schönes für unsere Hörenden. Oder wir schneiden es einfach nachher raus. Nein, weil das wäre Arbeit für mich. Oder ich google mal kurz nach den... Ich bin echt dafür, dass wir keine Bilder mehr beschreiben. Das ist ja, total bescheuert. Ja. Tour de France Gewinner aus Italien. Nein. Der fasst dem doch hier an die Nippel. Ach nee, da ist eine Flasche. Hinweis 7. Ich rauchte wie ein Schlot, mindestens eine Packung Filterlose am Tag. Bevor ich ein Rennen startete, gab es immer einen Espresso und eine Zigarre, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ich weiß, naja, wer es ist. Und die mussten ja auch die Lungen freikriegen für die Bergetappen. Ich weiß, wer es ist. Dann hau raus. Das ist mein persönlicher Held. Und der heißt? Der ist einfach nur mein persönlicher Held. Ah, okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ich gebe dir auch gleich ordentlich Grund dafür. Hinweis 8. Mir wurde posthum die Auszeichnung Gerechter unter den Völken. Völkern? Ja, du hast recht. Gerechter unter den Völkern durch das Yad Vashem verliehen. Des Weiteren begann der Giro d'Italia 2018 zu meinen Ehren in Israel. Und wer hat es noch gekriegt, den wir neulich hatten? Oskar Schindler. Genau. Aber wurde für den auch ein Radrennen in Israel veranstaltet? Nein. Geil wäre es schon. Schindlers Starterliste. Hinweis 9. Als mich mein Cousin 1943 aus Sorge um seinen jüdischen Nachbarn Giacomo Goldberg und dessen Familie ansprach, zögerte ich keine Sekunde und versteckte die gesamte Familie in meinem Keller. Auf meinem Fahrrad. Und Hinweis 10, was mein Cousin nicht wusste, ich war zu dem Zeitpunkt schon längst aktives Mitglied der Resistenza. Für das süditalienische Netzwerk, aufgebaut vom Erzbischof Elia Dalla Costa und Rabbi Nathan Casuto, nutzte ich meine übermenschlichen Fähigkeiten auf dem Rad, um mit gefälschten Reisepässen, Geld und Informationen versteckt in meinem Sattelrohr, sag ich doch, bis zu 800 Jüdinnen und Juden zur Flucht zu verhelfen. Hierbei legte ich pro Strecke mehr als 180 Kilometer zurück und durch meinen Startstatus wagten es die Faschisten und die Nazis lange nicht, mich zu kontrollieren. Das ist wahrscheinlich echt cool. Heißt es Starstatus. Ja, davon gehe ich auch schwer aus. Ein bisschen Autokorrektur wahrscheinlich. Aber das sagt mir tatsächlich gar nichts. Das klingt wirklich nach einer Geschichte. Ich würde jetzt mal sagen, an alle da draußen, ne? Also wenn ihr so jemanden habt, dann schickt mir den doch einfach. Dann machen wir doch da mal, den bohren wir doch mal richtig auf. Ja. Dann machen wir doch hier keine 10 Hinweise, die sowieso keiner errät. Nur mal so als Vorschlag. Ja. Aber ist nicht ganz zu Ende, denn als ich einmal gefangen und gefoltert wurde, hatte ich A, kein belastendes Schnell Material kein Bock dabei mehr. Und B, schwieg ich mich einfach aus, sodass ich Tage später auf Druck der Öffentlichkeit freigelassen werden musste. Aha. Und mich direkt wieder an die Arbeit machen konnte. Super Auflösung. Einfach bei der Folter nichts sagen. Mhm. Einfach mal nichts sagen. Lifehacks mit Jürgen. Auflösung, ich bin Gino Bartali, Radsportlegende und aufrechter Antifaschist. In der dunkelsten Stunde habe ich meine Menschlichkeit bewahrt und mich selbst für andere in Gefahr gebracht. Zeit meines Lebens wussten nur meine Mitverschwörer von meinen Taten während des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe gesoffen und geraucht wie ein Schlot. Offensichtlich. Aber wann kam das dann raus, Philipp? So als er tot war, haben sie das quasi erst offiziell gemacht, dann so zu seinen Ehren. Ich vermute, dass das schon vorher rauskam, was passiert ist. Aber wie es ja immer so ist, es ist ja, und das merken wir jetzt auch gerade in Zeiten, wo Leute, die vorher sehr hoch im Kurs standen, auch in dem öffentlichen Ansehen jetzt fallen, weil sie Verfehlungen diversester Art gemacht haben, dass es halt deutlich einfacher ist, wenn du über jemanden, der verstorben ist, wo du sagst, Mensch, der hat ganz viel Tolles geleistet, der macht nichts Neues Schlimmes mehr zumindest. Und deswegen glaube ich, dass es sehr viele Sachen gibt, die so in der öffentlichen Wahrnehmung beziehungsweise mit so Preisen und Ähnliches halt wirklich erst gemacht werden, nachdem die Person verstorben ist. Okay. Gibt ja auch etliche so Titel und Ähnliches, die Leute erst bekommen, nachdem sie auf jeden Fall verstorben sind. Okay. Ja, cool. Nee, aber auf jeden Fall eine sehr erzählenswerte Geschichte und ich schließe mich Jürgen an. Da im Zweifelsfall bei so jemanden auch gerne einfach mal überlegen, ob das nicht eine große Folge sein könnte. Genau. Ich würde auch gerne vorbereiten, ne? Also so alles ab, sagen wir mal, Seiten aufwärts würde ich nehmen. Sehr gut. Nee, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass gerade du als Sportbegeisterte die Person vielleicht kennst, aber ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel du über welchen Sport wie weißt, von daher. Gut. Ja, aber jetzt hörst du mal mit deinen passiv-aggressiven Beschimpfungen auf und wir hören auf, okay? Oh, na gut. Nee, immer nur Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.